Was denkst du grad? Denkst du dir etwas aus? Lügenbold, dein Mund ist auf, da kommt nichts Gutes raus. Lügenbold, wer dir noch glaubt, glaubt an den Nikolaus. Lügenbold, du Zeilenschinder, lebst denn saus und braus. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, doch deine Lügen nahmen ihren Preis, und ich pfeif auf deinen Scheiß. Lügenbold, du sitzt mal wieder vor deinem PC. Noch kein Wort hast du geschrieben, wenn ich das richtig sehe. Doch still zu schweigen wäre wieder deine Natur. Schon fliegen nikotingelbe Finger über die Tastatur. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, doch deine Lügen haben ihren Preis, und ich pfeif auf deinen Schein. Richtig weh. Die Leute in den Chefetagen wollen sie nicht.